schönen Moldau im stolzen Böhmerland thront manche Burg auf einem Berg dicht hinterm Moldau-Strand. Wie sprudelt sie aus ihrer Quell hinab durch Böhmerwald, entspringt dort warm versickt dann in Hoch- und Tiefmoorwald. Wird dann vereint mit kalter Quell, die bayerisch Grund entstammt, und fließt von nun als Wetterwahr gewaltig durch das Land, wird breiter und schneller durch Wälder und Felder und durch tiefe Täle. An der schönen Moldau im stolzen Böhmerland thront manche Burg auf einem Berg dicht hinterm Moldau-Strand. Sie fließt durch weite Ebenen, durch Schleusen, wehre Seen, taucht dann in wilde Schluchten ein, vorbei an Burgen schön. Das Böhmen liegt direkt am Meer, das schrieb schon Shakespeare so. Auch wenn es ihn da noch nicht gab, den Stausee, Malipno, die erste der Kaskaden, den Fluss zu Tale tragen, sie schützen Budweis-Pragen. An der schönen Moldau im stolzen Böhmerland thront manche Burg auf einem Berg dicht hinterm Moldau-Strand. Vor Budweis sagt der Fluss dann nun Ahoi dem Böhmerwald, nimmt weitere Kaskaden dort mit Schiffbar danach bald. Dann trifft er auf die goldene Stadt, grüßt hoch zur Prager Burg. An der schönen Moldau im stolzen Böhmerland thront manche Burg auf einem Berg dicht hinterm Moldau-Strand, strömt mit der Elbe hin zum Nordseestrand. An der schönen Moldau